trippelte mit kleinen, schnellen Schritten auf die Wand zu, stieß mit dem Kopf dagegen, trippelte weiter, blieb vor einer Schaufensterscheibe stehen, sah sein Bild im Spiegel. Was war das da auf seinem Kopf? Seine Beine führten ihn auf die Straße. Ein Lastwagen raste auf ihn zu. Das kann nicht gut gehen, dachte er. Er schlug die Augen auf, starrte auf den Schatten des Fensterkreuzes an der Decke, spürte den Schweiß auf seiner Stirn. Seine Beine schmerzten. Er tastete mit der Hand nach rechts, erschrak. Jane war in London. Ich muss die E-Mails checken, dachte er. Er richtete sich im Bett auf. Ein stechender Schmerz fuhr durch seinen Kopf. Er schaute auf die Uhr. Es war kurz nach 4:30. Kritik der mörderischen Vernunft. Hörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jens Jola. 1. Teil. Troller holte sich eine Schlaftablette, eine Doppelpackung Aspirin plus C und ein Glas Wasser. Die ewige Wiederkehr desgleichen. Auf dem Schreibtisch neben dem PC lagen stapelweise Bücher mit Titeln wie Descartes Irrtum, Wie kommt die Welt in den Kopf, Mind Time, Der menschliche Geist. Bücher, mit deren Hilfe er ein neues Buch schreiben wollte. Sinnlos. Eine neue Mail. Betreff? Von wem? Polygomina. Ich werde in dieser Nacht mit unserer praktischen Kritik beginnen, Troller. Unterzeichnet Kant? Wer ist das? Und was meint er mit unserer praktischen Kritik? Und wer sind wir? Kant und andere oder Kant und ich? Die Schlaftablette begann zu wirken. Ich werde Jane morgen anrufen. Schmeckt nach Chlor. Kaffee gibt's hoffentlich aus nicht geklortem Wasser. Es war der Tag der Urteilsverkündung über Frederick McKinnock, den sogenannten Erlöser. Er war wegen Mordes in 37 Fällen angeklagt. Allesamt an schwerkranken, meist alten Menschen. 7.43 Uhr. Urteilsverkündung 10.30 Uhr. Ich muss nochmal meine Aufzeichnungen durchgehen. Jane war während des 3 Monate dauernden Prozesses einige Male in London gewesen, hatte mit vielen Leuten gesprochen und versucht, über die hitzige Diskussion nach Deutschland zu berichten, wo die Taten des Erlösers eine noch heftigere Debatte ausgelöst hatten als in England. Ich sollte erst Trolle anrufen. Er wird unzufrieden mit sich sein. Schon wach? Das wollte ich dich gerade fragen. Wie immer, wenn er einen Artikel fertig hat. Eine Stunde Fitness, gleich ein gutes Frühstück. Ich konnte nicht länger schlafen. Verstehe. Der Erlöser wird ans Kreuz geschlagen. Ja, aber wofür? Für Mord, für Totschlag, für Beihilfe zum Selbstmord? Das wird spannend. Ja, schon möglich. Interessiert dich das nicht? Doch. Was ist los? Er erzählte. Heute Morgen war noch eine 2. Mail gekommen, mit dem gleichen Absender. Und dem Betreff Prolegomena, Paragraph 2. Und was steht drin? Ich habe in Professor Ritters Hirn nach Spiegelzellen gesucht. Befund negativ. Kant. Professor Ritter, das ist doch die Koryphäe auf dem Gebiet der Hirnforschung. Ja. Klingt nach einem schlechten Scherz. Es sei denn, er bohrt ihm den Schädel auf. Wie bitte? Der Witz ist, der Professor macht es selber. Mit Affen. Du meinst... Wenn ich das ernst nehme. Fang an zu recherchieren. Habe ich gemacht. Internet, Nachrichten, Ticker, nichts. Hast du angerufen? In seinem Institut, zu Hause, bei seinen Kollegen? Nein. Hast du Angst? Ich kenne den. Fang an. Sofort. Wann kommst du zurück? Morgen. Troller, der Professor Ritter vor 2 Jahren interviewt hatte, rief in dessen Büro an. Es meldete sich ein Herr Leoni und behauptete, der Professor sei nicht zu sprechen. Troller fuhr los, über Potsdam zum sogenannten Wissenschaftspark bei Golm. Mist. Soll ich umkehren? In der Straße zum Institute for Applied Neurophysics standen die Polizeifahrzeuge mit blinkenden Blaulichtern und in einiger Entfernung vom Haupteingang Kleine Gruppen wartender Wissenschaftler und Studenten. Was ist denn hier los? Er strebte auf den Eingang zu. Moment! Ich werde erwartet. Von wem? Von Herrn Leoni. Geben Sie mir bitte Ihren Namen, dann melde ich Sie an. Am besten geben Sie mir mal Ihren Ausweis. Herr Dr. Marquardt? Wir warten schon auf Sie. Ah. Leoni. Ja, angenehm. Ich habe Sie vom Fenster aus gesehen. Das ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, bei einem einfachen Mord einen Profiler hinzuzuziehen. Aber meine Kollegin, Hauptkommissarin Graf, war der Ansicht, wenn Sie schon hier sind und dieses Seminar mit uns abhalten wollen. Ja. Aber ich sag lieber nichts, ja? Unvoreingenommenheit, nicht wahr? Wollen Sie sein Büro sehen? Ritters? Ja, es kommt gleich hier links. Woher wissen Sie, dass es um Ritter geht? Was? Na, woher haben Sie das gewusst? Das ist verdammt gute Frage. Keine Ahnung, ich würde sagen, Bauchgefühl. Bauchgefühl? Ja, also, Sie können es auch Intuition nennen. Ja, verzeihen Sie, ich kenne sowas nicht. Können Sie mir das erklären? Also, die rationale Erklärung lautet, Professor Ritter ist der Gründer, der Direktor und die Seele des Instituts. Ja. Achso, Sie meinen, es ist nichts Persönliches? Ich meine noch gar nichts. Ja, ist interessant. Troller hatte das Interview seinerzeit in Ritters Büro geführt. Ermordet worden war Ritter allerdings im Labor. Leoni wollte ihn dahin bringen. Gibt es eigentlich Zeugen? Wie steht's mit der Unvoreingenommenheit? Also, Zeugenaussagen fallen nicht darunter. Na gut, ich sag Ihnen, was wir herausgefunden haben. Kurz nach 22 Uhr hatte ein Motorradkurier dem Nachtportier einen braunen, wattierten Umschlag hingehalten, ihn dazu gebracht, die Tür zu öffnen und ihn dann wohl betäubt. Heute Morgen um 7:30 war der Portier ohne weitere Erinnerungen aus einem narkoseartigen Tiefschlaf erwacht. Der Mörder hatte offenbar gewusst, dass sich außer dem Professor noch ein Doktorand in dem weitläufigen Gebäude aufhielt. Er hatte ihn ebenfalls narkotisiert. Dann hat der Mörder den Professor gesucht und gefunden. Schrecklich. Das Geräusch der Schimpansen und Paviane aus dem Keller konnte Troller kaum ertragen. Warten Sie. Hier, Latexhandschuhe und Schuhüberzieher. Müssen wir tragen. Sie betraten das Labor, wo drei Experten der Spurensicherung und eine Frau in einer roten Lederjacke tätig waren. Oh mein Gott. Der Primatenstuhl. Der Affen- und Primatenstuhl war eine ausgeklügelte Vorrichtung für sehr spezielle Experimente. Umrahmt von einem Gestänge, das man ausziehen konnte, um es der Größe des jeweiligen Affen anzupassen und die Glieder und den Kopf zu fixieren. Ein Menschenkörper in einem fleckigen Glencheck-Anzug. Die Hand in die Stuhllehne verkrallt. Das Gestänge enthielt Röhren mit diversen Kabeln, deren Elektroden mit dem Versuchstier, vor allem mit seinem Gehirn, verbunden wurden. Und die am anderen Ende zu einem Computer führten, der die Messergebnisse auf verschiedenen Monitoren abbildete. Der Kopf, blutverkrustet und durchlöchert. Mir wird schlecht. Den Schädel konnte man zusätzlich in eine Metallvorrichtung einklemmen, die an einen mittelalterlichen Pranger erinnerte. Dazu konnte man Schraubzwingen von beiden Seiten her an den Kopf heranführen und ihn an den Schläfen fixieren. Rita Graf, ermittelnde Beamtin im Fall Ritter. Guten Tag. Hallo. Ist Ihnen schon was aufgefallen? Ja, also, er hat nach Spiegelzellen gesucht. Wer? Der Mörder. Und Ritter. Ritter bei den Affen. Und der Mörder bei Ritter. Hier. Sehen Sie die Löcher in seinem Schädel? Was sind Spiegelzellen? Der letzte Schrei der Hirnforschung. Vittorio Gallese, ein Italiener, hat 1991 die erste Spiegelzelle entdeckt. Spiegel deswegen, weil wir uns mit Hilfe dieser Neuronen in andere Wesen hineinversetzen und uns ja gewissermaßen in ihnen spiegeln. Das ist die neuronale Basis für unser Mitgefühl. Ja, und ich fürchte, der Mörder hat in einer Art grausamer Parodie der Experimente Ritters dessen Hirn nach Spiegelzellen durchsucht. Und was sagen Sie zu dem Plakat da hinten? In den Tierversuchen zeigt die Hirnforschung ihr wahres Gesicht. Die Beherrschung des Affenhirns ist nur die Vorstufe zur Beherrschung des Menschengehirns. Kant. Warum Kant? Ist das ein Zitat von diesem Philosophen? Nein. Ist es nicht? Dann verstehe ich es nicht. Ich auch nicht. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Ich gehe nur mal eben. Komm gleich zurück. Ritter ermordet, hab's mit eigenen Augen gesehen. Schrecklich, T. Also doch. Sie wählte Trollers Nummer, hörte seine Ansage auf der Mobilbox und hinterließ eine kurze Nachricht. Mit einem Strick aus seinem zerrissenen Hemd. Gibt es da ein Fensterkreuz? Was ist los, Marty? Es gibt das Gerücht, dass er sich umgebracht hat. Der Erlöser? Ironie des Schicksals. Der Erlöser hat sich selbst erlöst. Neben Marty Whittaker von der Times stand ein junger, sportlich aussehender Kollege. Das ist Frank Teschemacher von der Sun und das ist Jane Anderson von Fazit. Er war Jane schon früher aufgefallen. Kann es sein, dass wir uns schon mal gesehen haben? Könnte sein. Riecht gut. Was wisst ihr über den Erlöser? Genau genommen nichts. Was ist das? Ich würde mein nächstes Gehalt draufsetzen, dass er sich in seiner Zelle erhängt hat. Und warum? Aber warum? Vielleicht wollte er verhindern, dass das Urteil gesprochen wird. Aber er hat doch eine Botschaft. Er ist kein Triebtäter oder Mörder aus niederen Motiven. Bist du auf seiner Seite? Nein. Aber wir sollten die Verbrechen als Symptome sehen, als Zeichen, dass was nicht stimmt in unserer Gesellschaft. Nichts gegen Sie persönlich, Frank, aber Ihr Blatt hat den Erlöser als Teufel dargestellt. Damit wird man ihm nicht gerecht. Wir sind das Blatt für einfache Menschen, die einfache Geschichten lesen wollen. Hier die Guten, da die Bösen. Und daran glauben Sie ja. Wie heißt es in der Bibel? Deine Rede sei ja, ja, nein, nein. Wenn Sie so weitermachen, können Sie die Sun als Hauspostille des Vatikans verkaufen. Kommt, Sie lassen uns jetzt rein. Würden Sie immer noch wetten, dass an dem Gerücht was Wahres dran ist? Ja, aber überzeugt, ich weiß nicht. Ich kann ihn nicht ausstehen. Die Kleine hat Probleme. Es war jetzt 5 Jahre her, dass Maria sich von ihm getrennt hatte, weil er sich nicht genug um die Familie gekümmert hatte. Hallo, Troller. Was? Ja, ich bin ganz Ohr. Nur um seinen Job und das Buch, das er damals schrieb. Und wenn du nicht isst, wird die Pizza kalt. Das Jahrhundertbuch über den Terror der Wissenschaft. Wen kannst du nicht leiden? Diesen Tom. Marias aktueller Freund. Künstler, Bildhauer, Australier. Gastprofessor an der Universität der Künste. Ja, was stört dich an ihm? Alles. Ja, zum Beispiel? Er nervt. Ja, meine Güte, er nervt eben. Oh, nö. Troller setzte sich neben seine Tochter und legte den Arm um ihre Schulter. Ach, so süß, guck mal her. Ist ja gut. Ich will da nicht mehr sein. Wo? Bei Mama. Dauernd haben wir Stress. Sie wäre viel lieber allein mit ihrem Lover. Das heißt Lover. Hab ich gesagt. Also, gut, ich werde mal mit deiner Mutter reden. Kann ich nicht zu dir ziehen? Wie bitte? Oder zu euch, zu Jane und dir. Wäre doch gerecht. Wieso? Naja, ich bin jetzt 9. Das ist genau die Hälfte von 18. Und mit 18 bin ich volljährig. Und darf alleine wohnen. Was guckst du so? Hä? Nee, ich habe nur überlegt, ob ich nicht wirklich mal mit Jane reden sollte. Und weißt du was, Troller? Wir könnten nächsten Mittwoch zur Blue Man Group gehen. Sophia war mit ihren Eltern drin und war total begeistert. Troller, bitte. Was ist nun mit Ihrem Erlöser? Bäumler? Der Redaktionsleiter von Fazit hatte Jane auf dem Handy erwischt, als sie das Flughafengebäude verließ und sie aufgefordert, gleich in die Redaktion zu fahren. Wird er wieder auf die Beine kommen? Sieht man mir was an? Bäumler hatte sie ungewöhnlich charmant begrüßt, ihr sogar einen Handkuss gegeben, wenn auch als ironische Geste verpackt. Mein erster Seitensprung. Und ausgerechnet mit Frank Teschemacher. Und wenn es nicht mehr zu einem Urteil kommt? Von der Sun. Ich könnte den Kerl umbringen. Das hat er ja nun gerade selbst versucht. Im Ernst, ich hatte von diesem McKinnock mehr erwartet als diesen missglückten Selbstmordversuch. Es hätte sich gelohnt, die Debatte weiter zu vertiefen. Haben Sie von dem Mord im Affenstuhl gehört? Ja, ich habe davon gelesen. Und? Abscheulich, aber interessant. Wissen Sie, dass es gestern noch einen zweiten gab? Noch ein was? Mord. An einem Wissenschaftler. Ein Anschlag in Bremen. Auf Professor Laurenz Block, auch ein bekannter Gehirnforscher. Jemand hat ihm eine Paketbombe geschickt. Absender soll pikanterweise Heribert Ritter, das erste Opfer, sein. Die Bombe hat seine 7-jährige Tochter getroffen. Oh, der Professor Gott, hat überlebt, wenn auch verletzt. Ich bin überzeugt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen beiden Morden. Beide Opfer sind Wissenschaftler, beide Hirnforscher. Und beide sind vor einiger Zeit in die Schlagzeilen geraten, weil sie Experimente mit Tieren gemacht haben. Ritter sogar mit Primaten, Block mit Katzen. Was sagt die Polizei? Ja, Kollege Hebold war gestern Abend auf der Pressekonferenz in Potsdam. Da stocherten die noch im Nebel. Gibt es Spuren, Bekennerschreiben? Sie hüllen sich in Schweigen Wir haben ein paar E-Mails erhalten von Tierliebhabern, die ihre klammheimliche Freude ausdrücken. Mhm. Hier. Nach allem, was wir hören, entsetzen. Wir billigen die Tat nicht, wir verurteilen sie aufs Schärfste. Wir sind nur der Ansicht, dass auch andere Kreaturen, die gequält, gepeinigt und ermordet werden, unser Mitgefühl verdienen. Mit vorzüglicher Hochachtung. Martin Wolanke, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Autonome Tierbefreiheit Deutschlands e.V. Kollege Hebold hat diesen Wolanke angerufen. Er hat gleich aufgelegt. Die erste Vorsitzende des Vereins, Lisa Grossmann, war sehr verärgert über die Mail und meinte, dass das nicht abgesprochen war. Sie sollten einen Termin mit ihr machen und zusammen mit Troller hinfahren. Der Mörder hat zu Troller Kontakt aufgenommen. Was? Mensch, warum sagen Sie das nicht gleich? Hallo. Troller sah angestrengt aus, übermüdet. Er hat mich ertappt. Von der Rezeption ihres Hotels wusste sie, dass er am späten Abend angerufen hatte. Dann hatte er eine Nachricht auf ihrem Handy hinterlassen. Ich habe ihm von den E-Mails erzählt. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Nein, wieso sollte ich? Haben Sie einen Ausdruck? Ja, hier. Ich habe sie erst für einen Scherz gehalten. Aber was ich in Gonn gesehen habe, war kein Scherz. Er gab Bäumler einen stichwortartigen Bericht. War Kant, ich meine der Philosoph, eigentlich ein Tierfreund? Er hielt Grausamkeit gegen Tiere für eine Vorstufe der Grausamkeit gegen Menschen. Seine Maxime war, geht vernünftig mit den Tieren um, damit ihr lernt, vernünftig mit den Menschen umzugehen. Na bitte, da haben wir es. Das ist auf jeden Fall eine Hypothese, die man überprüfen muss. Sie beide kümmern sich um die Sache, aber ich will sofort alles wissen. Chef, Entschuldigung, ich möchte diese Story nicht machen. Der Mörder erwartet von mir, dass ich über ihn schreibe. Er bildet sich vielleicht sogar ein, ich wäre mit seiner Tat einverstanden. Wir sollten noch mal in Ruhe Jane, darüber reden. Wirklich. Dann ziehen Sie ihm erstmal alleine los, Jane. Ich will ein Interview mit dieser Lisa Grossmann. Die sitzt da und googelt wie manisch. Kann die Sache nicht mal für 5 Minuten ruhen. Magst du auch einen Weißen? Kann sie nicht mal herkommen und einen Wein mit mir trinken? Hast du einen Rotwein? Klar. Aber zum Essen gibt's Gigon da. Wie sonst? Ich würde gern Tempranillo trinken. Seit wann machst du dir was aus spanischem Wein? Eine Laune. Hast du in London Tempranillo getrunken? Mhm. Ist sie deswegen letzte Nacht nicht im Hotel gewesen? Oder ist sie nicht ans Telefon gegangen, weil sie nicht allein war? Du bist eifersüchtig, Troller. Sie ist zu jung für dich. Sie ist zu schön für dich. Jane war Mitte 30, er fast 50. Vielleicht wäre es anders, wenn wir zusammenziehen und Sarah zu uns nehmen würden. Vielleicht ärgert sie sich auch, dass ich nicht mitmache bei der Story. Troller? Ja? Ich hätte jetzt doch gern Gigunda. Stell das Glas auf den Tisch, ich bin hier fertig. Mmh, schmeckt hervorragend. Ja? Erzähl mir was über Kant. Was jetzt? Ich meine den Philosophen. Okay, was? Ja, alles. So komplett Kant in 5 Minutes. Go! Okay, Immanuel Kant, Sohn armer Eltern, geboren 1724 in Königsberg, gestorben daselbst 1804, kaum aus Königsberg rausgekommen. Ja, was ist mit der Liebe? Verheiratet, Kinder? Junggeselle. Die Biografen sagen, er hätte zu wenig Geld für eine Heirat gehabt. Ich denke, er war schwul. Ah, weiter. Lebte sehr diszipliniert. Einer seiner Lieblingsbegriffe hieß Pflicht. Und sein Werk? Sein Ziel war die Verbindung zwischen englischem Empirismus und deutschem Dogmatismus. Sein Hauptwerk bestand aus 3 Kritiken. Kritik der reinen Vernunft, Kritik der Urteilskraft, Kritik der praktischen Vernunft. Ich werde heute Nacht mit unserer praktischen Kritik beginnen. Mhm. Also daher der Satz in der Mail. Das war heute auch noch in meiner Mail. Kant@freemind.de an troller@fazit.de. Es war ein Unglück, Troller. Ich hatte es so nicht geplant. Ein kleines Mädchen stirbt auf dem Altar der Wissenschaft. Ihr Tod war ein Irrtum, der Tod im Primatenstuhl eine Notwendigkeit. Wir leben in einer Zeit des Spektakels. Es sollte so aussehen, als hätte ich dem Professor bei vollem Bewusstsein den Schädel aufgebohrt. Aber ich habe ihn unter Narkose gesetzt. Die Obduktion wird das bestätigen. Dennoch habe ich es nicht gerne getan. Mein Kopf schmerzt noch immer. Einer musste das Opfer bringen. Es liegt mir daran, dass du verstehst. Kant. Wieso hat dieser Kerl so einen Narren an dir gefressen? Von wem ist eigentlich dieser Satz? Ja. Die Beherrschung des Affenhirns ist nur die Vorstufe zur Beherrschung des Menschengehirns. Von mir. Aus meinem Buch. Aber das ist doch krank. Was ich geschrieben habe. Dass er glaubt, sich auf dich berufen zu können. Ja, ich sollte vielleicht vorsichtiger mit meinen Worten sein. Oh, bitte fang gar nicht damit an, dir Schuldgefühle einzureden, okay? Okay. Und der Betreff? Was heißt Polygomina. Das? Das sind Vorworte, Vorstudien. Der Titel einer berühmten Schrift von Kant lautet Polygomina einer möglichen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Uff, das klingt anspruchsvoll. Punkt 1. Er hält sich für einen Philosophen. Was noch? Er kennt sich mit Hirnforschung aus. Und mit Narkose. Ja, hoffentlich. Möglicherweise Mediziner, Arzt. Er hat studiert. Philosophie und Hirnforschung würde passen. Ja, komm, schreib's auf. Okay. Ich glaube, dass er dich kennt. Wieso? Er hat mein Buch gelesen. Ah, und deswegen nimmt er die Beziehung zu dir auf. Warum nicht? Er nennt dich Troller, wie alle, die dich kennen. Kennt Troller. Er hat Kopfschmerzen. Glaubst du? Steht doch da. Ah. Okay. Mhm. Wie lebt er? Allein. Er hat niemanden, mit dem er offen reden kann. Deshalb die Mails an mich. Schreiben wir Einzelgänger. Okay. Er wird noch mehr umbringen. Das nennt man Serienmörder. Ja, kommt so ein Unterschied. Du bist dabei, auf ihn reinzufallen, Troller. Das stimmt. Und deswegen will ich nicht an dieser Story mitarbeiten. Später lag er lange wach in ihrem King-Size-Bett und lauschte auf ihre Schlafgeräusche. Ich liebe alles an ihr. Ihren vollen Busen. Den flachen Bauch. Die schmalen Hüften. Die schlanken Beine. Ich will sie. So sehr. Bin ich der, den Jane lieben kann. Er ging zur Fensterfront und schaute hinaus auf die Häuser am Victoria-Luise-Platz. Im Spiegel der Scheibe sah er sich selbst. Ein alternder Mann im Schlafanzug. Warum habe ich ihr nicht von Sarahs Wunsch erzählt? Weil ich Angst vor ihrer Antwort habe? Doppelter Schwächling. Er ging zum Schreibtisch, auf dem das Dossier lag. Er schlug es auf und setzte sich auf den Drehstuhl, auf dem vor einer Weile noch Jane gesessen hatte. Seit wann arbeitet diese Lisa Grossmann eigentlich bei den Tierbefreiern? Seit Ende der 90er. Vorher war sie in Amerika. Warum hat es nicht geklappt mit uns heute Nacht? Was machen die mit den Viechern, wenn sie die befreit haben? Weiß ich nicht. Mit Ratten und Mäusen. Das nächste Mal ist es anders. In Nürnberg hat mal jemand nachts den Eisbärenkäfig geöffnet. Und die Bären turnten dann im Zoo rum. Aber... Und am Ende mussten sie erschossen werden. Ich habe nur an Frank gedacht. Da, die Ausfahrt, hier... Sie fuhren um das Herrenhaus herum, auf einen kopfsteingepflasterten Hof, um den drei Fachwerkhäuser standen. Keine Angst, die tun nichts. Die schlanke Frau, die hinten aus dem Quergebäude auf sie zukam, war um die 60 und hatte ein Clownsgesicht mit einer Menge Falten. Sie sind Troller und Jane? Kann ich das Gespräch aufzeichnen? Na, von mir aus. Okay. Ich will ja gehört werden. Es ist ein Skandal, wie man uns ausgrenzt, belächelt, angesichts des millionenfachen Leids. Wissen Sie... Wir sollten den Zusammenhang sehen zwischen Tierfolter und Menschenfolter. Zwischen der industriellen Ausbeutung des Tieres und des Menschen. Wussten Sie, dass weltweit jährlich 300 Millionen Versuchstiere verbraucht, also ermordet werden? Nein. Kommen Sie. Die Küche war hoch. An den Backsteinwänden hingen Bilder. Sind die alle von Ihnen? Ja. Die sind so, so ruhig. Ja, wenn ich male, bin ich eine andere. Kann ich mir vorstellen. Ach was. Sie wittern bei uns radikalen Tierbefreiern sowas wie eine klammheimliche Freude. Ja. Sie haben recht. Da schreibt zum Beispiel einer auf ihrer Website hier, dieser Heribert Ritter sollte sich mal selbst in seinen Primatenstuhl quetschen. Vielleicht haben Sie meinen Kommentar dazu gelesen. Ich bin nicht Tierfreundin, um Menschenhasserin zu sein. Ist es nicht zynisch, wenn Sie sagen, dass Sie die Mail Ihres Stellvertreters inhaltlich unterschreiben, weil der Mord an Professor Ritter zum Nachdenken anregt? Ich unterschreibe den Inhalt, aber ich distanziere mich davon, dass er transportiert wurde. Aber wenn ich mich schon verteidigen muss, dann muss ich sagen, dass ich keine Nacht ruhig schlafen kann, weil mich die Schreie der gequälten Tiere bis in meine Träume verfolgen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen meine Ausstellung im Hofladen. Okay. Es war ein düsterer Raum. Überall an den Wänden hingen Fotos, die meisten farbig, von Tieren, die gequält wurden. Sie verabschiedeten sich bald. Jetzt würde ich gerne etwas über den Affenstuhlmörder wissen. Jane hatte Frank Teschemacher am Flughafen Tegel abgeholt. Am besten alles. Ihn in sein Hotel gefahren und dann ins Lang Nguyen, wo sie einen Tisch bestellt hatte. Das Wichtigste ist herauszufinden, was das Ziel des Mörders ist. Und selbstverständlich erzählte sie. Jeder Kollege erfindet dazu seine eigene Geschichte, nur nichts von Kant. Er hat 2 Hirnforscher umgebracht. Und den E-Mails an Troller. Also schreibe ich, er hasst Hirnforscher. Naja, du weißt, ich bin ein Freund einfacher Lösungen. Und? Du, was schreibst du mal? Er streicht über meine Hand. Ich recherchiere. Ich muss nicht jeden Tag schreiben. Mhm. Mit Roller? Ja. Oh. Womit klar ist, dass die Tierschützer für euch nicht ernsthaft in Frage kommen. Wieso recherchiert ihr trotzdem in diese Richtung? Weil es nicht darum geht, was wir glauben. Okay. Dumme Frage. Wie ist eure Arbeitsteilung? Normalerweise arbeiten wir schon zusammen, aber heute Morgen zum Beispiel war ich noch bei einer Tierschützerin. Allein, weil Troller dieses Wochenende in Hamburg ist, beim Geburtstag von einem Schulfreund. Warum habe ich das jetzt gesagt? Bereite ich was vor? Du hast vorhin gesagt, von dem Täter fehlt jede Spur und ein Fast hinzugefügt. Ich war gestern Abend noch auf der Pressekonferenz der Polizei. Sie haben Affenhaare gefunden. Affenhaare? Oh, im Primatenstuhl. Falsche. Der Täter hat möglicherweise ein Affenkostüm getragen oder eine Affenmaske. Oh, dann wären wir ja wieder bei den Tierschützern. Mist, da kommen 2 Kollegen. Pitt Kern von der Welt und Schmidt Schönborn von der FAZ. Also wenn ich Hirnforscher wäre, dann würde ich erstmal ein Forschungssemester auf Bali einschieben. Jane stellte einander vor. Stattdessen werden in einer Woche 3000 solcher Wissenschaftler nach Berlin kommen. Und erwähnte, dass Frank von der Sun war. Zum Kongress. Und über den Affenstuhlmörder berichten sollte. Die können doch nicht alle ihre Arbeit niederlegen, Kern. Schmidt Schönborn rümpfte die Nase. Wollt ihr euch nicht setzen? Gute Idee. Ich hol mal unser Bier. Als Pitt Kern mit den Gläsern zurückkam, prosteten sie sich zu und diskutierten eifrig weiter. Ritter und Block gehörten beide zu den Unterzeichnern des Manifests. Was für ein Manifest? Der freie Wille ist eine Illusion. Mhm. Da geben 9 Hirnforscher Auskunft über den Stand der Forschung. Und sie fordern neue Lehrstühle und verkünden die Thesen, dass es keinen freien Willen gibt und dass die Rechtsprechung geändert werden muss. Dieser Lawrence Block, das ist doch derselbe, der als Gutachter im Prozess gegen den Erlöser ausgesagt hat, oder? Ja. Der arbeitet doch auch mit Gewaltverbrechern. Vielleicht ist der Mörder einer der Soziopathen. Ja, Ritter hat aber mit Affen gearbeitet. Der war Deutschlands Hirnforscher Nummer 1. Also wenn ich einen Hass auf Hirnforscher hätte, dann würde ich auch mit dem anfangen. Ja, und wer war Nummer 2? Lawrence Block? Ja, wieder jemand, der das Manifest mitgeschrieben hat. Ja, wenn es ein Serienkiller ist. Ich vermute eher, es geht um wirtschaftliche Dinge. Mhm. Zum Beispiel die Medizinmafia. Was? Ich habe mal recherchiert, woher die Institute Geld nehmen. Und da gibt es, abgesehen von den Geldern der Deutschen Forschungsgesellschaft, von EU-Mitteln und sonstigen staatlichen Fördertöpfen, Zuwendungen einer gewissen Firma. Ja, nämlich? Ihr könnt am nächsten Sonntag ja mal die Welt aufschlagen. Oh, Kern. Nein. Na, in Zusammenhang mit den Morden kann es doch nur eine Medizintechnikfirma sein, die Magnetresonanztomographen oder PET-Scanner produziert. Das sind doch verdammt teure Apparate. Ja, genau. Da wären wir dann bei Siemens, General Electric, Philips, Raintech. Raintech? Ich hatte mich bedeckt. Es hat eine Reihe von Unregelmäßigkeiten gegeben. Korruption, schwarze Kassen. Ich bin da auf einen Informanten gestoßen. Mhm. Respekt. Da aber unser Feuertopf. Bitte lass sie gehen. So geschah es. Schmidt Schönborn wollte noch allein mit Kern reden. Frank machte Jane den Vorschlag, woanders hinzugehen und gab dem Kellner das Zeichen zum Bezahlen. Ich hab Lust. Auch wenn es falsch ist. Wir sind nicht verheiratet, Trolle und ich. Nur, alles hinterlässt Spuren in deiner Seele, Jane. Später, als sie im Auto saßen und sie den Motor anließ, hatte sie sich entschieden. Warum, wusste sie nicht. Aber sie hatte es getan. Schön, sie wiederzusehen. Troller gab Lawrenz Block die Hand und stellte Jane vor. Ihr wollt wirklich ein Foto von der Mumie? Der Professor lag halbsitzend im Krankenbett. Von beiden Armen führten Plastikschläuche zu den Tropfflaschen. Der linke Arm war fest verbunden und sichtlich kürzer als der rechte. Der Kopf war auch bandagiert. Die Verbände ließen nur das rechte Auge und den Mund frei. Sie können entscheiden, ob Sie Ihr Okay dazu geben. Das gilt auch für das Interview, das wir aufzeichnen möchten. Ja. Nachdem der Fotograf die Tür hinter sich zugezogen hatte, sprachen sie ihm ihr Beileid aus. Bei der Erwähnung seiner Tochter wurde sein rechtes Auge feucht. Also jetzt über was anderes reden. Gut. Wen vermuten Sie als Täter? Tierschützer jedenfalls nicht. Aber warum schickt mir der Kerl die Bombe ins Haus? Ja. Warum eigentlich nicht ins Institut? Naja, das... Ich habe das Paket mit nach Hause genommen. Oh Gott. Meine Schuld. Was für Experimente machen Sie? Ich arbeite mit Gewalttätern. Könnte der Mörder jemand sein, mit dem Sie gearbeitet haben? Ich weiß nicht. Die Polizei ermittelt. Meine Patienten haben fast alle Läsionen im präfrontalen Kortex. Das ist mein Spezialgebiet. Ihr Gefühl ist aus den Fugen und ihre Moral perdu. Aber sie werden nicht systematisch vorgehende Killer. Ja, schon jemand mit einer verkleinerten Amygdala. Wie der Erlöser. Fred McKinnock. Sie waren doch Gutachter in dem Prozess. Das ist ein gutes Beispiel. Hat sich eingebildet, er wäre eine moralische Person, der aus freiem Willen und mit guten Gründen handelt. Genau. Aber sein Hirn machte mit ihm, was es wollte. Herr Professor Blocks, Sie haben mal gesagt, ein kaltblütiger Mörder hat nur das Pech, eine so niedrige Tötungsschwelle zu haben. Herr Bertritt hat das gesagt, aber ich stimme ihm hundertprozentig zu. Auch jetzt noch? Ich sage nicht, dass dieser Verbrecher frei herumlaufen sollte, aber er hat genauso wenig frei gehandelt wie irgendjemand sonst. Sie bestreiten also, dass wir einen freien Willen haben? Ganz entschieden. Der Mensch ist durch seine Gene und durch seine Erfahrung, die zusammen sein Gehirn prägen, vollkommen determiniert. Der freie Wille ist eine Illusion. Das war auch der Titel des Manifests, das Sie mit Ritter und Gronius und anderen vor einem halben Jahr veröffentlicht haben. Könnten die Morde etwas damit zu tun haben? Natürlich. Es ändert nichts daran, dass der Täter krank ist. Was stand in dem Bekennerschreiben? Hat Kant sich bei Ihnen gemeldet? Ja, Kant, ausgerechnet Kant. Der Killer als Philosoph, als Anwalt sittlicher Maximen. Und woher wissen Sie das? Er hat uns einen Brief ins Haus geschickt. Mit so einem Plakat. Mit Paragraphen drauf. Ich soll das nicht sagen, aber... Was stand auf dem Plakat? Paragraph 2. Ted Kaczynski hat uns gezeigt, es gibt ein Widerstandsrecht gegen den Terror der Wissenschaft, gezeichnet Kant. Die Farbe wich aus Trollers Gesicht. Der Terror der Wissenschaft. Titel seines Buches. Darin gab es ein Kapitel über den UNA-Bomber. Er hatte 17 Jahre lang, von 1978 bis 1995, die USA terrorisiert und aus Protest gegen die moderne Technik und das industrielle System 16 Bombenanschläge verübt, 3 Menschen getötet und 29 verletzt. Welchen Terror könnte er in Ihrem Fall gemeint haben? Keine Ahnung. Könnte es was mit der Firma Braintech zu tun haben? Wieso? Inwieweit werden Sie oder Ihre Forschungen von der Firma finanziert? Braintech gibt uns Geld. Warum sollte die Wissenschaft nicht mit der Industrie zusammenarbeiten? Braintech entwickelt gerade ein MRT, in dem er die Testperson hineingehen lässt, wie in einen Metalldetektor am Flughafen. Und Sie meinen, das droht uns? Das ist die Zukunft. Der Mörder meiner Tochter wäre längst in einer psychiatrischen Anstalt, wenn wir schon weiter wären mit unseren Erkenntnissen. Vielleicht ist es ja dieser Fortschritt, gegen den der Mörder anrennt. Ja, wie der UNA-Bomber. Und er war auch ein Verrückter. Er hat in Harvard studiert und Sie haben in Harvard geforscht. Worum ging es bei diesen Forschungen? Ich bin erschöpft. Ich habe alles gesagt. Sogar zu viel. Wenn meine Tochter ermordet worden wäre, würde ich auspacken. Keiner kann anders, als er ist. Würden Sie auspacken, auch wenn es gefährlich ist? Wie könnte ich sonst weiterleben? Also gut. Aber kein Aufnahmegerät. Wir waren gerade in den USA. Ja, gab da ein paar Experimente. die an der Grenze waren. Es ging um Aggressionsforschung. Mit Menschen? Ja. Mit Gefangenen. Schwerverbrechern. Lebenslänglichen. Sie bekamen Hafterleichterungen. Also da kam der 11. September. Und? Es waren Islamisten. Die saßen in Gefängnissen. Und man hat sie nach Cambridge gebracht. Mehr kann ich nicht sagen. Wer waren die anderen? Kollegen. Ist ja kein Geheimnis mehr, dass die CIA diese Leute gefoltert hat. Waterboarding und so weiter. Da fangen sie an zu reden. Sie wissen bald selbst nicht mehr, was Wahrheit und was Lüge ist. Ein Gehirnscan kann das herausfinden. Und das haben Sie gemacht? Alles hypothetisch. Man hätte die Leute mit Gewalt auf die Pritsche schnallen und den Kopf fixieren müssen. Es gab jemand in unserem Team, der moralische Skrupel hatte. Schon als wir mit Tieren arbeiteten, er ist ausgestiegen, hat behauptet, er sei krank und ist verschwunden. Wie hieß er? Daniel. Daniel Burton. Gut, wir würden uns dann jetzt verabschieden. Danke. Wie war eigentlich das Interview in Frankfurt? Mit Gronius? Mit wem? Ja, mit Gronius. Wir haben doch gestern mit dem Kollegen Gronius ein Interview geführt. Was? Du hast Gronius interviewt? Quatsch, ich bin ihm noch nie begegnet. Ich habe gestern Morgen mit ihm telefoniert. Er erwähnte, dass er im Institut sei und auf sie warte. Sie gingen Richtung Hauptausgang, wo die Taxis standen. Warst du in Frankfurt, Troller? Jetzt sag doch mal was. Morgens, auf der Fahrt von Hamburg nach Bremen, hatte er seine SMS gecheckt und auch die Seite von Fazit Online angeklickt, auf der die Meldung vom Doppelmord an Professor Gronius und seinem Assistenten zu lesen war. Dann hat er ihn Jane angerufen und von dem Fall erzählt. Ja, Dr. Troller? Ja, bitte? Sie sind vorläufig festgenommen. Was? Es ist besser, Sie telefonieren jetzt nicht. Es ist meine Tochter. Sie können später zurückrufen. Oh, der falsche Profiler. Wir haben schon nach Ihnen gefahndet. Der Raum hatte gelb gestrichene Wände, vergitterte Fenster und als Mobiliar einen grauen Resopaltisch. Die Kommissarin mit der roten Lederjacke stand in der Tür. Sind Sie am Samstagabend mit Professor Gronius in einem Frankfurter Institut verabredet gewesen? Nein. Aber ich weiß von Lawrence Block, dass der Mörder sich meine Identität geliehen hat. Woher wissen Sie, dass der sich Ihre Identität geliehen hat, der Mörder war? Also glauben Sie im Ernst, dass es zwei verschiedene Personen waren? Vielleicht waren Sie ja in Frankfurt, haben den Professor interviewt und sind wieder gegangen? Nein, ich war das ganze Wochenende in Hamburg. Was haben Sie da gemacht? Ich habe Geburtstag gefeiert. Ein Freund von mir wurde 50. Wie heißt der Freund? Hans-Otto Mertens. Die Party endete am Sonntagmorgen so, was weiß ich, gegen 4. Bezeugen können das alle, die da waren. Troller nannte 4 oder 5 Namen. Dann befragte sie ihn genauestens, was er am Sonntag getan hatte. Wir werden Sie jetzt erkennungsdienstlich behandeln. Und dann zeichnen wir Ihre Aussage auf. Aber Sie stehen auch nicht unter Anklage. Na toll. Sie gingen nochmal alles durch. Gelegentlich schrieb die Kommissarin etwas in ihr Notizbuch. Auch den genauen Ort der Fischbude, wo er, wie ihm eingefallen war, einen Rollmops gegessen und mit der Verkäuferin geredet hatte. Wir werden unsere Kollegen in Hamburg bitten, der Sache nachzugehen. Ja, und wenn die Verkäuferin nicht finden? Dann haben wir ein Problem. Ich habe mich inzwischen nach den Zügen erkundigt, Herr Dr. Troller. Von der Logistik her wäre es kein Problem gewesen, nach Frankfurt hin und zurückzufahren. Und wo waren Sie die letzte Woche, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, als Professor Ritter ermordet wurde? Was, Dienstag? Ja, da war ich zu Hause, allein, kein Alibi. Merkwürdig ist es schon, Herr Dr. Troller. Troller reicht. Und dass an allen drei Tatorten Plakate mit Sätzen von Ihnen gefunden wurden. Bei Gronius auch? Ja. Und welcher Satz stand da? Haben Sie eine Vermutung? Nein. Paragraph 3. Der freie Wille des Mörders ist keine Illusion. Sie haben das mal geschrieben, nicht wahr? Ja. Aber Paragraph 2 war nicht von mir. Woher kennen Sie Paragraph 2? Von Laurens Block. Bei ihm stand, es gibt ein Widerstandsrecht gegen den Terror der Wissenschaft. Und in Ihrem Buch heißt es, es gibt einen Widerstand gegen den Terror der Wissenschaft. Wollen Sie mit mir um dieses eine Wort streiten? Also der Kerl ist irre und ich bin es keineswegs. Vor allem nicht so irre, mir selbst E-Mails zu schreiben. Er schreibt Ihnen Mails? Fast triumphierend zog er das Blatt mit der dritten Mail aus seiner Lederjacke, erzählte von den beiden ersten und dem Manifest. Also, alle drei Opfer gehören zu den Verfassern des Manifests. Und die Plakate scheinen sich direkt auf dieses Manifest zu beziehen. Ich nehme an, wir haben noch 6 weitere Morde zu erwarten. Gut, sind wir durch? Ja, für heute. Die Kollegen werden Sie in Ihre Zelle bringen. Was? Aber die Mails? Die Mails beweisen gar nichts. Im Zug auf der Rückfahrt nach Berlin rief Jane Troller auf dem Handy an und sagte, dass sie ihn liebe. Dann fing sie an, mit Hilfe seiner und ihrer Aufzeichnungen an dem Artikel zu arbeiten. Um 14 Uhr am nächsten Tag, genau zum Redaktionsschluss, war sie soweit fertig, dass nur noch Korrektur gelesen werden musste. Sie rief auch den Anwalt an, der Troller aus der Urhaft rausholen sollte. Er sagte, Troller käme heute noch frei. Er habe zwar kein Alibi, aber das sei kein Grund, ihn festzuhalten. Jane war beruhigt. Auf dem Heimweg fuhr sie noch zur Enotheka, ihrem Weinladen, um einzukaufen. Du? An einem der Bistrotische entdeckte sie Frank. Keine Umarmung heute. Sie hatten sich hier gestern Abend voneinander verabschiedet. Die Affäre war beendet. Ich will auch nichts bestellen. Frank nahm für einen Augenblick ihre Hand, ließ sie aber gleich wieder los. Ich muss wirklich gehen. Pass auf dich auf. Du auch. Und lass uns dabei bleiben. Keine Anrufe, keine E-Mails. Okay. Es sei denn, der Erlöser erwacht aus dem Koma. Das hatten sie so verabredet. Vorgestern schon. Zu Hause legte sie sich aufs Bett und weinte. Sie fand sich pathetisch. Sie weinte darüber, dass man nur ein Leben führen kann. Nur in einer Welt leben. Troller hatte sich vom Zug aus gemeldet. Als er zur Tür hereinkam, umarmte er sie verkrampft. Er hat sich verändert. Sollen wir was kochen? Ich habe Filets gekauft. Salat. Ein Gigonta? Kein Tempranillo? Nein, Gigonta. Es war wie immer Troller, der kochte. Mein Verleger hat mich angerufen. Sie drucken nach. Außerdem will er schon morgen das neue Buch. Freut dich das nicht? Sie wollen mich auch bei Beckmann und bei der Maischberger. Das ist großartig. Ich habe Nein gesagt. Bist du verrückt? Nein. Die. Beim Essen erzählte er vom Gespräch mit der Kommissarin. Dann wollte er recherchieren. Nach Daniel Burton. Er stellte sein Notebook auf den abgeräumten Esstisch. Jane setzte sich an den Schreibtisch vor ihren PC. Jane? Es war nach Mitternacht. Hör mal, ich glaube, ich hab was. Was? Hier, ein Daniel Burton, der was mit Tierschützern zu tun hatte. Wo? In Boston. Wann? Vor 10 Jahren. Wirklich? Mhm. Die Animal Farm. Mhm. Ein Verein? Ja, hier, schau mal. Die Vorsitzende heißt Lisa Grossmann. Unsere Tierschützerin. Und es gibt sogar ein Foto, hier. Ich hätte die gar nicht erkannt ohne die Unterschrift. Und hier? Außer Lisa Grossmann waren noch 2 Frauen und 3 Männer auf dem Bild. Ganz links stand ein ziemlich unscheinbarer Mann, auch kaum erkennbar. Daniel Burton. Morgen fahren wir nochmal zu der Grossmann. Sie fuhren frühzeitig los. Auf dem Hof klopften sie an allen Türen. Niemand öffnete. Sie gingen zum verfallenen Herrenhaus. Die Räume waren fast leer. Komm mal her, aber vorsichtig. Was ist? Jane trat zu ihm ans Fenster. In dem Wald hinter dem Garten stand ein kleines Haus. Ein schmaler, gewundener Weg führte dorthin. Auf dem Weg gingen Lisa Grossmann mit 2 Hunden und ein Mann. Er trug lederne Motorradkleidung, schwarz mit dunkelroten Einsätzen. Den Helm hatte er unter den Arm geklemmt. Reden wir mit ihm. Ich habe eine andere Idee. Sie warteten, bis die kleine Gruppe am Schloss vorbei und außer Sicht war. Wenig später standen sie vor dem Haus am Waldrand. Auf der Rückseite gab es eine zweite Tür. Nicht weit entfernt stand ein Motorrad. Bleib draußen. Okay. Okay, falls jemand kommt. Hallo? Er stieg die Treppe hinauf ins Obergeschoss. Durch ein kleines, rundes Fenster sah er, wie Jane zur nächsten Wegbiegung ging und sich an einen Baum lehnte. Alles ganz normal. Ein Bett, sorgfältig gemacht. Eine Truhe, ein Stuhl, Ein Tisch mit einem älteren Notebook darauf. Die Spanplatte. Ein abstraktes Gemälde. Wie von Jackson Pollock. Er schaute von oben auf die Rückseite. Ein Gewirr von Linien und Punkten, von Pfeilen und Kreisen. Und Zeichen, Buchstaben, Abkürzungen. CIA. Eindeutig. Namen von Zeitschriften. Geist und Gehirn. Die Standesorganisation der Hirnforscher. Abkürzungen von Pharma- und Elektronikfirmen. Bayer, General Electric, Braintech. Und Namen. Ritter, Block, Gronius. Der Club. Von der CIA und auch von Braintech führte ein dicker, schwarzer Strich zu einem Kreis. Kants Versteck. Ob Kant Daniel Burton ist. Er ging erneut zum Fenster und wollte sich vergewissern, dass Jane noch immer am Baum lehnte. Zu dunkel. Sarah, jetzt nicht! Ich bin jetzt absolut total gemein, Troller. Heute ist Mittwoch. Du hast es versprochen, mit mir in die Blue Man Group zu gehen. Ich ruf dich später zu. Du bist eine Viertelstunde im Haus. Warum gibt er kein Zeichen? Ich hätte ihn nicht allein lassen dürfen. Eine BMW raste hinter dem Haus hervor. Auf sie zu, drehte in letzter Sekunde ab und sauste an ihr vorbei. Darauf saß der Mann mit dem schwarz-roten Lederanzug, den Helm auf dem Kopf, das Visier heruntergezogen. Daniel Burton? Kant? Oder nur ein harmloser Forstarbeiter? Eine Stichflamme schoss aus dem Dach des Hauses. Aus dem Fenster und durch die Ritzen drang dichter Qualm. Troller! Troller! Wo bist du? Troller! Troller! Ich glaube, ein Schlag auf den Kopf. Hier? Hier? Da oben im Haus. Und wie bist du da rausgekommen? Also entweder ich bin sehr... Kant hat mich aus dem Haus getragen. Was? Um mich zu retten. Kritik der mörderischen Vernunft. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jens Jola. Bearbeitung Hilke Feeth. Erster Teil. Es sprachen Troller Stefan Schad, Jane Ulrike C. Charre, Frank Konstantin Graudus, Graf Anne Moll, Kern Samuel Weiß, Block Siegfried W. Kernen, sowie Achim Buch, Katja Brügger, Luisa Helmer, Hannes Hellmann, Jean Meser, Heiko Raulin und Douglas Welbert. Erzähler Anne Weber und Felix von Manteuffel. Musik Tillmann Ehrhorn. Technische Realisation Thorsten Weigelt, Gerd-Ulrich Poggensee und Ole Halfer. Regieassistenz Ilka Bartels. Regie Sven Stricker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2010.